1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute haben wir wieder eine Freithemennacht und das heißt ja, ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr mit mir reden wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Erster Anruf heute Nacht ist Inge. Inge ist 75. Guten Morgen, Inge. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Inge, schön, dass du da bist. Und was geht's bei dir? Ach, bei mir geht's um verlassen werden. Verlassen werden? Ja, ich bin über 50 Jahre mit meinem Mann zusammen gewesen, 48 Jahre verheiratet und Anfang des Jahres hat er mich verlassen. Anfang des Jahres verlassen? Wie alt ist er? Er ist 69. Warum hat er dich verlassen? Er hat sich eine andere Frau gesucht. Beziehungsweise die andere Frau hat ihn gesucht. Und ja. Das Schlimme ist, wir sind vor 13 Jahren nach Spanien gegangen, haben uns da unten ein Haus gebaut. Wir haben da unten gelebt. Mhm. Wir haben eine gute Ehe geführt. Es war nie irgendwie große Probleme. Wir haben 2 Kinder, 4 Enkelkinder mittlerweile. Und plötzlich von heute auf morgen erklärt mir mein Mann, er wird mich verlassen. Von heute auf morgen? Ja. Es gab keine lange Auseinandersetzungszeit. Oder sowas. Nein, er hat zwar 4 Monate schon die Freundin nebenbei gehabt. Das hast du im Nachhinein erfahren? Ja, das habe ich von ihm erfahren. Hat er diese Frau in Spanien kennengelernt? Ja, ja. Die war Freundin des Hauses, ist bei uns aus- und eingegangen. Das heißt, du kennst sie auch sehr gut? Ja, sicher. Ist die Frau jünger? Nur ein paar Jahre. Also sie ist 66. Nicht der Rede wert? Nee, es heißt allgemein, wenn wir beide Frauen nebeneinander stehen, bin ich die Jüngere. Ja. Das hat dich doch wie ein Blitzschlag getroffen wahrscheinlich. Ich bin in einer so tiefen Depression drin. Bin seit Anfang des Jahres in Behandlung. Rufst du jetzt aus Spanien an? Nein, wir waren im Januar in Deutschland gemeinsam, angeblich um Therapie zu machen. Ich habe sie gemacht, mein Mann nicht. Also Paartherapie oder Ehetherapie? Ja, teils alleine, teils der Paartherapie. Hm. Ich habe alles versucht und... Also da war die Sache aber schon ausgesprochen. Und dann die war schon ausgesprochen, aber es war die Trennung als solches noch nicht vollzogen. Er hat noch zu Hause gewohnt und... War denn Folge dieser Paartherapie, dass ihr euch dann endgültig trennt? Ja, er ist ja nur einmal 50 Minuten irgendwo hingegangen, das hat ihm gereicht. Und dann bist du in Deutschland geblieben? Ja, er ist praktisch geflohen. Und ich bin dann in Deutschland geblieben, nachdem er mich vorher für 4 Tage in eine geschlossene Psychiatrie gebracht hat. Unter falschen Voraussetzungen. Er hat dem Notarzt erklärt, dass ich Tabletten genommen habe. Hattest du welche genommen? Ich hatte an diesem Tag keine genommen. Also ich hatte 2 Schlaftabletten genommen, aber mit Rücksprache mit meinem Arzt. Warum hat, also dein Mann hat dich dann quasi Not einweisen lassen? Ja, so war es. Warum glaubst du, warum hat er das getan? Ich weiß es nicht. Er wollte mit der anderen zusammen sein, nämlich. Er wollte dich los sein. Ja. Und während ich in der Klinik war, ist die andere schon da gewesen. Jetzt habt ihr euch da etwas aufgebaut in Spanien. Richtig, wir haben unser Haus gebaut. Er wohnt jetzt in dem Haus mit der Frau? Nein, er wohnt in dem Haus bei der Frau, nicht in unserem Haus. Und euer Haus steht jetzt leer, oder was ist da? Richtig. Und hattest du denn noch eine Wohnung in Deutschland? Nein, ich habe mir ein kleines Apartment gesucht. Das heißt, das musstest du alles dann schnell organisieren und aufbauen. Richtig. Was ja wahnsinniger Stress ist. Ja, das kann man wohl sagen. Hast du denn, hat dein Mann denn irgendwann mal so viel Arsch in der Hose gehabt und hat dir etwas erklärt, warum das dazu gekommen ist, dass er eine andere Frau hat? Nein. Was hat er überhaupt gesagt? Tja, ob es möglich ist, dass man 2 Frauen gleichzeitig lieben kann. Die eine ist die hundertprozentige Hausfrau, die war die tausendprozentige Mutter, war die beste Köchin, die es gibt. Hm. Aber alles andere, da hat er was anderes gefunden. Und du sagst, so die letzten Ehejahre waren durchaus gut und absolut normal. Absolut. Wir haben eigentlich die ganzen 48 Ehejahre nie größere Probleme gehabt. Dann ist das natürlich besonders bitter. Richtig. Weil ich wirklich aus allen Wolken gefallen bin. Du hast gesagt, entschuldige, du hast gesagt, das lief schon 4 Monate parallel. Richtig. Hast du in diesen 4 Monaten, wenn du jetzt im Nachhinein so drüber nachdenkst, hat er sich da ein bisschen verändert? Nein. Er hat komplett gespielt. Richtig. Mhm. Richtig. Das tut halt so wahnsinnig weh. Er ist Anfang Oktober nach Deutschland geflogen und hat mir noch eine Woche vorher neben meinem Stuhl gekniet und gesagt, er liebt mich, er wird mich nie verlassen, er wird mich nie im Stich lassen. Aber was hat er ja nur getan? Tja. Oder wie? Ich frage auch, ich habe ihn immer wieder gefragt, wo sind die Worte, die du mir 3 Wochen vorher versprochen hast? Wie sieht denn überhaupt so jetzt euer Kontakt aus, seitdem du hier bist und er in Spanien? Ja, wir haben einen unregelmäßigen Telefonkontakt, weil ja das Haus zum Verkauf steht da unten und der kann es ja nicht verkaufen ohne mich. Ich stehe ja zur Hälfte drin. Ah, das gehört dir mit. Also finanziell musst du dir keine Sorgen machen. Na, jein, ich weiß es nicht. Ich habe zwar einen bestimmten Betrag jetzt, aber mit dem muss ich schauen, dass es so lange auskommt, bis das Haus verkauft ist. Ach so. Also die Häuser sind ja im Moment nicht zu verkaufen in Spanien. Hast du dich denn da gut informiert? Steht dir vielleicht noch mehr zu von ihm? Hast du dich ja gut mit einem Anwalt auseinandergesetzt? Ja, ich kann ihm nicht viel nehmen. Wir waren selbstständig. Wir haben alles ins Haus gesteckt und es war schon noch Bargeld da. Aber wenn was gekauft werden musste, muss das natürlich immer das Beste sein. Und ich habe mich halt immer gefügt. Ich bin halt noch so eine Frau, die so erzogen wurde, dass halt der Mann einfach derjenige ist, der es anschaffen hat. So. Du hast gerade gesagt, dass ihr Kinder habt. Ja, wir haben 2 Kinder. Wie reagieren die jetzt darauf? Mein Sohn war von Anfang an dagegen. Meine Tochter ist dazwischen gestanden. Also dagegen meinst du gegen die neue Freundin, oder? Richtig. Ja. Meine Tochter ist dazwischen gestanden, die hat immer gesagt, ich mische mich da nicht ein, sowas kann passieren. Aber mittlerweile hat sie umgeschwenkt und will auch nichts mehr mit ihrem Vater zu tun haben. Wohnen denn wenigstens die Kinder jetzt in deiner Umgebung? Mein Sohn wohnt im selben Ort. Das ist er ja hat schon mich auch wieder hierher gebracht. Wir hatten hier gewohnt, bevor wir nach Spanien gingen. Und da habe ich halt noch viele Bekannte. Aber das ist ja schon mal, in all dem Unglück muss ich mal eben das Positive sagen. Das ist ja schon mal ein großes Glück, dass du da deinen Sohn hast und wenn du auch noch Bekannte da hast, dass du so ein bisschen eingebettet bist. Ja. Wenn du jetzt ganz allein da stehen würdest, wäre es ja noch viel dramatischer. Ja, das schlimm sind immer die Abende allein zu Hause und ja, das ist halt auch so Wochenenden. Ja, ich meine, 50 Jahre, das kann ich mir gar nicht vorstellen. 50 Jahre mit einem Menschen zusammen gewesen zu sein und dann auch noch zu sagen, das war eine gute Zeit. Ich liebe ihn auch immer noch. Und du liebst ihn immer noch. So. Und dann ist dieser Mensch quasi von heute auf morgen weg. Das ist natürlich das reißt das Herz ja auf ohne Gleichen. Ja, wirklich. Und dann in deinem Alter, wo man eigentlich seine Ruhe haben möchte und es schön haben möchte. Eben. Und da bin ich hineingelassen worden. Hast du noch eine Hoffnung, dass er vielleicht zurückkommt? Ja, irgendwo schon. Was wollen Sie mir die immer ausreden, meine Psychologinnen und so weiter? Ich kann den Schalter einfach nicht umdrehen. Ja, das wäre auch vielleicht ein bisschen zu viel verlangt, das so schnell zu machen. Ja. Hast du dich denn jetzt in deiner neuen Wohnung ein bisschen eingelebt? Naja, ich habe sie mir nett eingerichtet. Das ist ein kleines Appartement mit nicht mehr ganz 40 Quadratmeter. Vorher hatte ich ein großes Haus. Das ist auch eine Umstellung dann. Vorher hatte ich auch ein Haus. In Deutschland hatten wir auch ein Haus, bevor wir nach Spanien gingen. Wie geht es jetzt weiter? Jetzt muss man ja nach vorne gucken. Ja, leichter gesagt wie getan. Ich weiß. Aber du machst keine Dummheiten? Nicht mehr. Ich habe es zweimal gemacht. Voriges Jahr, nachdem ich es erfahren hatte. Einmal mit Tabletten. Das war in derselben Nacht, wo er mir es gesagt hat. Hat er mich gefunden, dann am nächsten Tag in der Früh bewusstlos am Boden liegen. Und einmal war das am ersten Weihnachtsfeiertag mit der Badewanne. Da hat er mich auch erwischt. Weiß der Inge, kein Kerl der Welt ist es wert, dass man sich für ihn umbringt. Tja, stimmt schon. Das stimmt schon so, ne? Aber es ist aber auch. Aber wenn man in der Situation ist, klar. Ich weiß. Man irgendwie nicht so denken. Du hast Enkel, ne? Bitte? Du hast ja auch Enkel. Ja, ich habe 4 Enkelkinder. Das ist doch auch ein Glück. Können die dich nicht ein bisschen trösten auch? Doch, die trösten schon, sicher. Aber mein Gott, das ist für die Kinder natürlich auch ein Problem. Die kennen die Oma ganz anders. Und jetzt weint die Oma pausenlos. Weißt du, Inge, ich glaube, das ist auch völlig normal, dass die Oma noch immer weint. Ja. Und das sollst du auch machen. Zu sehr unterdrücken sollte man das nicht. Aber ich finde, man soll weinen und man soll trotzdem versuchen, in die Gegenwart und in die Zukunft zu gucken. Ja. Man darf von dem Weinen nicht aufgefressen werden. Ja. Und das ist manchmal gar nicht leicht. Es ist nicht leicht, aber nur so geht es. Ja. Und das ist eine schlimme Zeit, das ist ein wahnsinniger Schmerz, den kann keiner wegtrösten in dem Sinne, den muss man eine Weile aushalten. Ja. Aber vielleicht, wenn du so ein bisschen Spaß wieder an kleinen Dingen im Leben findest, ich glaube, das ist ein irrer Trost und hilft dir auch weiter nach vorne. Ja. Ich möchte, dass mein Psychologe noch ein bisschen mit dir spricht. Ja, gern. Sehr gerne, Inge. Ich habe eure Sendung immer in Spanien schon angeschaut. Das freut mich. Da bin ich auch bei aufgekommen wieder. Ja. Und habe das immer als sehr angenehm empfunden. Inge, ich sag dir, es geht bergauf und es geht voran. Wenn es auch langsam geht und schmerzhaft ist, aber es geht voran. Ja. Du hast ganz gute Grundkonstanten um dich herum. Das klingt positiv und hoffnungsvoll. Ich will nichts kleinreden. Ich weiß, wie dir es zumute ist. Da gibt's gar nichts zu reden. Mhm. Freu dich an vielen kleinen Sachen. Ich glaube, das ist immer eine gute Sache. Und lenk dich ab. Tja. Liebe Inge, du legst bitte auf und du wirst von Peter gleich zurückgerufen. Ja, gut. Alles Liebe, alles Gute von Vielen Herzen. Vielen Dank, Domian. Sehr gerne. Gruß an eure Leute dahinter. Das mache ich, sehr gerne. Richtig aus. Tschüss. Danke für den Anruf. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Nummer für euch, kostenfrei, Mail domian@wdr.de. Wenn ihr meldet, bitte vergesst nicht, eure Telefonnummer reinzuschreiben. Walli oder Wali, 21. Ja. Ein Mann ist das. Ein Mann, ja. Und das sagt man dann, sagt man Wali wahrscheinlich, ne? Ja, Wali, genau, ist aus dem Russischen. Ah, Wali, um was geht's? Ja, es geht um meine Ex-Freundin und um ihre sexuellen Vorlieben. Mhm. Ex-Freundin, also, wie lange wart ihr zusammen? 1,5 Jahre waren wir zusammen. Und sie hat ungewöhnliche sexuelle Vorlieben? Ja, ziemlich ungewöhnliche. Also, erzähl. Wie gesagt, wir waren 1,5 Jahre zusammen und am Anfang der Beziehung waren das halt noch Kleinigkeiten wie, was weiß ich, sag, dass du meinen Arsch geil findest oder sag, dass du mich liebst nach 1,5, 2 Wochen Beziehung. Und das hat sich dann irgendwie so weit gesteigert, dass dann irgendwie während dem romantischen Sex dann irgendwie ich aufgestoßen werde und am Kopf gepackt werde von wegen, piss mich an, Wally und so. Also das war schon ziemlich extrem. Oh, das, wenn du damit nicht vertraust, wusstest du gar nicht, dass sie auf sowas steht? Nein, wie gesagt, sie ist selbst Beamtin und also, total normal und dann auf einmal so diese ganzen Sachen. Und wie gesagt, also bei mir waren nach 1,5 Jahren auch wirklich, ich war ihr gegenüber emotional sehr verbunden und dann, dass das von ihrer Seite aus nur auf dieser körperlichen Basis irgendwie gelaufen ist, das hat mir ziemlich wehgetan. Wenn dann aber sowas passiert, ihr seid in einem romantischen Sex-Geschichte gerade mittendrin und dann macht die sowas, wie du gerade gesagt hast und sagt das, was du gerade gesagt hast. Da ist man erstmal total geschockt, wenn man damit gar nicht rechnet, oder? Ja, wie gesagt, ich bin kein Mann irgendwie solche Vorlieben. Also das kommt dann schon ein wenig extrem. Irgendwie. Auch wenn man gerade die Frau dort liegen hat, die man liebt und dann von der Frau sowas zu hören und dann kommen auch falsche Gedanken auf. Hast du falsche Gedanken? Welche Art? ja, dass ich irgendwie mit einer Schlampe zusammen bin oder dass das keine Frau ist, mit der man lange Zeit verbringen kann. Ja. Also so, dass man umsonst jetzt 1,5 Jahre mit dem Menschen verbracht hat. Hast du das dann mal gemacht, dieses Anpinkeln, wie sie es gewünscht hat? Nicht nur einmal. Also ich habe dann nachts über Flaschen voll gepinkelt. Entschuldigung, das hört sich ziemlich, aber es ist wirklich passiert, das ist mein Ernst. Also ich habe nachts über Flaschen voll gepinkelt. Und dann irgendwie während dem Sex, wie gesagt, sie wollte auch oft Sex und dann nachts über sie in die Badewanne gesetzt und hast das ja, über sie rübergeschüttet oder wie? Ja, genau. Mhm. Genau. Was war denn noch krass, abgesehen jetzt von diesen Natursekt, ja, nennt man das ja? Dass ich eines Tages halt zu Hause reinkam, also und hatte am Telefon schon irgendwie keine Vorwarnung, aber von wegen, ja Schatz, ich freue mich auf dich und bis gleich und ich kam rein und bin ins Bad und auf einmal habe ich gesehen, wie da ein feuchten Kot in der Badewanne liegt und dann, ja Schatz, ich habe jetzt Lust auf dich und überall verschmiert die Scheiße und um Gottes Willen, das war ein Bild, du Leckgummi. Da kamst du ins Badezimmer und hast das gesehen. Hast du es nicht nur gesehen, sondern hast das auch nur gerochen alles. Ja, das ist ja das Ekelhafte gewesen. Was hast du gemacht? Ja, das war dann auch halt der ausschlaggebende Grund, also dann war ein paar Wochen Funkstille. Ihr habt nicht zusammen gewohnt, oder doch? Nein, das war bei ihr zu Hause. Das war bei ihr zu Hause. Mhm. Also ich habe meine Wohnung gehabt und sie ihre. Und ich war bei ihr und wie gesagt, das war dann so ausschlaggebend für mich. Ich habe gedacht, das würde nicht funktionieren. Also mit so einer Frau, mit solchen Vorlieben, ich denke, da muss man sollte einen Partner im Vorfeld schon irgendwie vorwarnen. Also wenn man solche Vorlieben hat. Ja, finde ich, bei solchen krassen Sachen auf jeden Fall. Aber nochmal gefragt, als du kamst in das Badezimmer und hast das so vorgefunden, wie du es gerade beschrieben hast. Geht man schweigend raus? Ja, schreit man? Oder was macht man? Ich dachte erst, sie will mich verarschen, aber dann habe ich in die Badewanne geguckt und habe die Scheiße dort liegen sehen. Ich dachte mir, nee, die will ich nicht verarschen. Und dann habe ich gesagt, du hast einen Schaden und ey, ich denke, wir sollten es lassen, dann bin ich wieder raus. Und dann kamen die Anrufe und Schatz, wir schaffen das und versprochen, es passiert nicht mehr und so ein Scheiß. Aber wie ging's denn dann? Dann war ja noch nicht Schluss danach. Nee, gar nicht. Und dann, gut, es gab auch ein paar Sachen, auf die ich gestanden habe. Ne? Ich meine, ich bin im Endeffekt auch nur ein Mann. Also diese ganz perversen Sachen mit in die Badewanne scheißen, das ist zu viel des Guten. Aber wie gesagt, von wegen Schatz, jetzt spritzen mir ins Gesicht und was weiß ich. Okay, es gab da schon Überschneidungen, aber die ganz krassen Sachen hast du nicht mitgemacht. Ja, genau. Warum ist es denn dann zerbrochen letztendlich? Das war zu viel für mich im Endeffekt. Also ich habe mir dann immer wieder die Frage gestellt, so, was ist, wenn sie das von mir nachts nicht bekommt? Irgendwie geht sie und holt sie sich das dann irgendwo anders. Das war dann meine Sorge. Hast du mit ihr darüber denn, über diese Sorge auch mit ihr gesprochen? Ja, natürlich. Und sie meinte halt auch, dass ich sie vollstens befriedigen würde und dass das okay wäre, aber das war zu viel für mich. Mhm. Ich hätte mir eher normalen Sex vorgestellt. Kommst nach Hause und legst dich hin mit Kerzenschein und romantischer Musik und alles liebevoll und zärtlich und dann ist sie denn dann nochmal mit solchen krassen Sachen an dich herangetreten oder? Ja, ich war ja dumm, ich war ja nachts über, wurde gezwungen, weißt du, was ich meine, so wirklich teilweise gezwungen, nachts aufzustehen und dann richtig hardcore da das Rohr reinstecken, also das war zu viel des Guten manchmal, wirklich. Und perverse Sachen, also wie gesagt, das mit dem Kot und mit dem Urinieren, so, das war das Perverseste, was mir passiert ist, und mit dem Wichs mir ins Gesicht nach jedem, also. Okay, da war wirklich die Begründung, dass dir das alles zu krass war, und hast du zu ihr gesagt, hast du zu ihr gesagt, ich kann deshalb nicht mit dir zusammen sein? Nein, natürlich, das war der Grund, das funktioniert nicht mehr. Und das hast du sie auch so zu ihr gesagt? Ja, genau, habe ich gesagt. Hat sie es gleich angenommen? Sie hatte natürlich erst ein wenig dagegen demonstriert gehabt, also von wegen, ach, und erst war sie aufgebracht ein wenig, ne, weil, ja, anfangs, wie gesagt, die Kleinigkeiten fand ich ja noch okay, da habe ich ja nichts gesagt gehabt. Und dann das Krassere war ich ja die Anfangszeit auch noch, also ich habe ja nicht direkt dagegen geschossen, also ich habe ja nicht direkt gesagt, oh Schatz, ich finde das jetzt scheiße und so, sondern wie gesagt, warum hast du mir das nicht von Anfang gesagt? Und wollen wir es nicht versuchen? Wollen wir nicht zu irgendeiner Therapie? Und warum rufst du nicht bei Domian an? Weil auch warum ein Vorschlag, ne? Ja. Aber es ist dann relativ schnell auseinandergegangen. Es gab dann keinen langen. Ja, nach 1,5 Jahren hat das dann alles keinen Sinn mehr gehabt. Also sie hat ja nicht lange noch hinter dir her getelefoniert oder gesimpft. Nee, deswegen, das war ja das, was mich so fertig gemacht hat dann im Nachhinein. Also das war von ihrer Seite aus, war das wirklich nur körperlich. Weil ich war wirklich nur so, Achso, ja, du hast dich sogar im Nachhinein gar nicht in der Liebe getäuscht gefühlt? Ja. Ach so. Ja. Das ist aber ein hartes Urteil, ne? Ja, das ist das. Also nachdem die gemerkt hat, die kriegt diese körperlichen Sachen von dir nicht, war sie wirklich genau, weg. Genau, war die Sache vorbei, ja. Was genau, das war das. Du bist 21, ist sie auch so ungefähr in deinem Alter? Sie ist ein Jahr jünger als ich, sie ist 20 gewesen. Hast du mal rausbekommen, ob die früher schon mal einen Freund hatte, der solche heftigen Dinge mit ihr gemacht hat? Sie hatte mir damals von ihrem Ex-Freund erzählt gehabt, ja, und der war damals auch genauso, weißt du, was ich meine? Mhm. Und also von ihm hat sie wohl die Vorlieben. Ach. Und ja, und ich bin dann Nummer zwei gewesen, ne? Der dann mit der krassen Sache da. Also, umgehen musste. Da kann ich dich völlig verstehen. Da wäre ich auch sowas von weg, wenn ich mit sowas konfrontiert würde. Ja, natürlich, Dominik. Jetzt stell dir mal vor, ne, du wachst jeden Morgen auf und so. Ja, dein Penis ist komplett irgendwie, dann, das waren Schmerzen auch, ne? Also, wirklich. Was hast du jetzt aus dieser Sache für dich gelernt? Was ich gelernt habe aus der Sache, dass ich das nächste Mal, bevor ich mit einer Frau etwas näher trete, natürlich nochmal auf das Thema Sexualität ein wenig eingehe. Was hast du für Vorlieben und welche Leidenschaften hast du und welchen Fetisch hast du? Ich habe gar keine... Nee, das musst du fragen, meine ich. Das musst du die fragen. Natürlich. Krasse Geschichte, aber nun bist du draußen, du hast was gelernt draus und wirst demnächst noch ein bisschen genauer hingucken und wacher sein und auf jeden Fall eben fragen. Das ist auch eine gute Angelegenheit. Wali, du Mann mit dem russischen Namen. Alles Gute wünsche ich dir. Darf ich noch mal jemanden grüßen? Ja, okay. Ja, ich grüße die 450er, die LA Jungs. Ich grüße Lux, Tom, Ricarda und die ganze andere Bande. Ciao, Domian. Ja, gut. Tschüss. 0800 220 5050. Hier ist Dani. Dani ist 45. Guten Morgen, Dani. Guten Morgen. Dani, um was geht's bei dir? Ja, jetzt bin ich erstmal geschockt von dem Gespräch. Was wir da gerade gehört haben, ja. Ja, ja. Aber das gibt es alles. Ja, ich möchte es gar nicht wissen. Also, ja. Ja, bei mir geht es einfach darum, mein Mann ist letztes Jahr verstorben. Mhm. Ich war also recht plötzlich eigentlich auch und ohne Vorwarnung. An was ist er verstorben? An Varizenblutung. Also er ist innerlich verblutet. Wie heißt das? Varizenblutung? Ja. Was ist das? Was ist das? Muss ich dir jetzt gleich erklären. Das ist, er hat Diabetes gehabt, das hat man nicht gleich gemerkt, hat dadurch auch einen Leberschaden bekommen und die Leber bildet Krampfadern. Mhm. Ja, also weil das ist einer der gutmütigsten Organe im Körper, im menschlichen. Und wenn die Leber geschädigt ist, dann wird die nicht mehr richtig durchblutet, also sucht sich die Leber andere Wege, das Blut zu fördern. Sprich, bildet Krampfadern in der Speiseröhre. Und die haben natürlich nicht die Stabilität wie die Adern, wo du von Geburt an hast. Ich habe ja nie gehört, Krampfadern in der Speiseröhre. Noch nie gehört. Ja, doch, deswegen Krampfadern sagt man im Normalfall nicht, aber so ist es mir auch erklärt worden, damals, um es zu begreifen. Weil ich sage ja, das erste Mal habe ich das ja schon mitgekriegt gehabt, das war vor gut 3,5 Jahre, wo die also eine Woche vor der Kommunion von der Kleinen, da hat er einen Blutsturz gehabt, aber da sind nur zwei Adern Platz und da war es schon echt hart an der Grenze. Und dann letztes Jahr dann, ich sage ja, da sind 7 Stück Platz, da hat mir der Professor dann auch gesagt, im Nachhinein, also er hätte bei uns auf dem OP-Tisch liegen können und wir hätten nichts mehr machen können. Das heißt, er ist dann quasi verblutet? Ja, innerlich. Innerlich verblutet? Ja, und meine Tochter kam von... Ist das zu Hause passiert? Ja. Warst du in dem Moment zu Hause? Nein, ich war selber im Krankenhaus. Mhm. Ich war selber an dem Freitag, wo er gestorben ist, auf dem Weg in den OP und dann haben sie mich von der Schleuse auf einmal zurückgezogen, haben nur gesagt, Dani, dein Mann, Notarzt, dann war ich auf einmal hellwach. Mhm. Ich wollte dann natürlich nach Hause, weil ich gesagt habe, wie Notarzt und so. Ja, dein Mann ist mit dem Notarzt und so fortkommen und gefunden hat ihn die Tochter? Ja, die ist von der Schule heimkommen und da war er aber noch ansprechbar. Mhm. Sprich, er lag zwar in seinem Blut in der Badewanne und dann hat sie ihm noch geholfen aus der Badewanne und er hat ihr verboten, den Notarzt gleich zu rufen, weil er wollte sich erst anziehen. Also mein Mann war da ein bisschen eigen, was das anging. Mhm. Dann hat sie ihm noch Sachen rausgelegt, in der Zwischenzeit hat er halt immer wieder Blut erbrochen. Dann hat sie ihm geholfen anziehen und dann durfte sie erst einen Notarzt rufen. Das heißt, das wichtige und wertvolle Zeit ist da verloren gegangen? Es hätte nichts gebracht. Hm. Also ist er dann im Krankenhaus verstorben? Nein, im Hubschrauber noch. Im Hubschrauber noch. Also der Hubschrauber, der war gestartet bei uns vom Haus anscheinend. Also so ist mir es dargelegt worden. Der ist bei uns 2:05 ist er gestartet und 2:10 ist er verblutet. Ja, jetzt, und du warst gerade dann auf dem Rückweg wieder nach Hause von deinem... Die haben mich ja nicht fahren lassen, weil ich schon die Balla-Balla-Tablette wurde von Narkose gekriegt. Weswegen solltest du operiert werden? Ich hatte ein Loch in der Magenwand, weil ziemlich viel Stress arbeiten und das alles. Und aber was für ein Stress dann wiederum? Du hast diese Balla-Balla-Pille, wie du sagst, schon genommen, kriegst aber bei vollem Bewusstsein mit, dass da irgendwas ist. Wie ging das dann weiter? Natürlich. Ich bin auf jeden Fall mit meinem Flügelhemd da von OP nach oben auf die Station gerannt. Dann habe ich mich anzogen. Und dann kam der Stationsarzt und sagte zu mir, warte mal kurz, ich rufe in Kaufbeuern im Krankenhaus an, wie es deinem Mann geht. Und dann kannst du auch in Ruhe dann gehen. Dann auf einmal, der geht ins Büro, rennt raus, kommt mit dem Chefarzt zurück und ich habe schon gesehen am Gesicht, ich habe nach denen geschlagen, geschrien, alles. Also kannst und dann weiß ich nichts mehr. Ich weiß nur, da waren auf einmal 1000 Leute und dann weiß ich nichts mehr. Und, um klarzustellen, dein Mann ist dann nicht in dieses Krankenhaus gekommen, sondern in ein anderes Krankenhaus. Entgegengesetzte Richtung eigentlich. Okay. Also vielleicht kennst du dich ein bisschen aus im Allgäu. Das eine ist Füssen-Krankenhaus und das andere Kaufbeuern. Ja, also das ist ganz gegengesetzte Richtung. Und dann auf jeden Fall. Wann setzen deine Erinnerungen wieder ein? Im Krankenzimmer, ich bin auch gelaufen anscheinend alles, aber ich habe dann auch gesehen, im Nachhinein, wo ich dann zu Hause war, habe ich dann gesehen, ich habe einen riesen Bluterguss am Schenkel gehabt, die haben mich also niedergespritzt, weil ich habe den Professor, habe ich die Brille von der Nase geschlagen, alles, also ich bin durchgedreht, ich habe geschrien, alles. Und auf jeden Fall haben sie gesagt, ja, da kommt jetzt jemand vom Kriseninterventionszentrum, die bringen mir mein Kind. Aber die Kleine weiß noch nichts davon. Habe ich gesagt, ihr könnt doch das Kind nicht anlügen. Also die Kleine ist jetzt die den Vater gefunden hat auch. Genau. Ja, und die Kleine ist wie alt? Also die wird jetzt am Dienstag 12. Ja. Ja. Und auf jeden Fall war das dann so, dann habe ich gesagt, ihr könnt doch das Kind eine ganze Zeit anlügen. Das Kriseninterventionscenter, ja, jetzt holen wir die Mama ab und dann kannst du deinen Papa besuchen. So sind die da gekommen. Das Kind, das war komplett zerstört. Dann läuft die bei mir ins Krankenzimmer rein, war natürlich total, aufgelöst. Natürlich, sie hat ja den Vater immerhin gefunden und hat die Ernsthaftigkeit der Lage gesehen. Sie hat ja gesehen, wie der Papa mit dem Hubschrauber weggeflogen wird. Genau, und der Papa hat sie ja noch hergewunken gehabt, hat sie in den Arm genommen und hat gesagt, meine Loredana, du weißt, du bist meine Beste. Und sag bitte der Mama, ich liebe sie über alles und ich werde sie nie vergessen. Das sind die letzten Worte deines Mannes an dich über das Kind gerichtet worden. Genau. Hast du denn dann deinem Kind schnell die Wahrheit gesagt? Ja, ich musste, ich konnte nicht weiter belügen. Sie hat mich mit so großen Augen angeschaut und meine Kleine, meine Loredana ist ein komplettes, ein komplettes Papa-Kind gewesen, weil ich war immer am Arbeiten und er hat sie praktisch mit also großteilig vom Tag immer großgezogen. Wann habt ihr denn dann den Papa und deinen Mann dann nochmal sehen können? Das war ja noch der Hammer, es war Wochenende, Hausarzt war nicht erreichbar und ich bin nach Hause gekommen. Und ja, auf jeden Fall im Krankenhaus habe ich es meiner Tochter erstmal sagen müssen noch. Und dann hat die erstmal so geschrien, ich habe mein Kind noch nie so schreien gehört. Die hat gezittert, ist auf einmal auf die Knie gefallen. Die war fix und fertig. Ihr habt aber dann den Papa nochmal gesehen, nochmal angeschaut. Nein, erst musste ich nach Hause, weil die Kripo stand bei uns vor der Tür. Es ist immer bei Notarzteinsätzen, wenn keine Krankengeschichte greifbar ist. Ich komme nach Hause. Ich sage, mein Mann ist 14.14 Uhr im Hubschrauber verstorben. 19.50 Uhr war ich endlich in Kaufbeuern. Und dann sagt die, und ich meine, ich hatte früher ziemliche Abneigung gegen tote Menschen, weil im näheren Umfeld ist bei mir keiner verstorben, großartig. Und ich habe mich auch immer geweigert, auch wenn einer verstorben ist, wo ich kannte, dass ich den nicht sehe. Wo lag er denn dann? Noch im Krankenzimmer? Oder? Im Schockraum. Im Schockraum. also in dem riesen OP-Not. Ja, bist du mit dem Kind dann da reingegangen? Nein, Loredana, ich wollte ihr das nicht antun und sie war sich nicht sicher. Und ich habe mir gedacht, wenn ich sie jetzt zwinge, mit reinzugehen, dann, ich weiß nicht, ob ich das richtig mache, falsch mache. Und ich meine, ich war selber mit der Situation überfordert. Aber du bist dann reingegangen? Ja, klar, natürlich bin ich rein. Wie hast du ihn gesehen? Wie sah er aus? Als ob er schläft, nur etwas blasser. Und was mich ganz arg schockiert hat, die Kälte. Also und das war nur auch die Kälte, du meinst, die er ausgestrahlt hat? Weil er kalt hat? War. Ja, ach so. Nein, ich habe ihn ja berührt. Ich bin ja am liebsten in dem Moment, ich hätte mich dazulegen wollen. Und das lag in dem aber, Moment, wenn man sich das vorstellt, in diesem aber auch sehr sterilen Raum, in diesem Schockraum lag er. Wie lange warst du alleine mit ihm in diesem Raum? Nein, die Kripo war noch da. Ich musste ja bis Montag auch warten, bis die Leiche freigegeben worden ist, weil da musste ich. Also in dem Raum warst du aber dann nicht alleine, sondern mit der Kripo. Ja, aber ich bin am nächsten Tag, also bin ich nochmal hin und habe seine Sache, weil an dem Tag, ich war zu nichts mehr in der Lage. Ich war dann irgendwann so kaputt, so schwach, ich weiß nicht, Ich konnte einfach an den Tag nicht mehr. Ich habe keine Luft mehr gekriegt vor Weinen. Und jetzt hast du ja ein wahnsinniges Schockerlebnis hinter dir mit allem, was man sich da nur vorstellen kann. Ja, vor allen Dingen, es war so plötzlich. Es hat keiner damit gerechnet. Obwohl er ja nun die Erkrankung schon hatte. Ne? Und ja, aber er war immer in Kontrolle. Es wurde 2 Wochen vorher war er noch bei der Gastroskopie und da wurden die Adern gestript. Ach so, das heißt, das wurde alles kontrolliert und ja, genau. Bist du denn mittlerweile operiert worden wieder? Ja, ich musste rein, ich musste das meiner Schwiegermutter damals versprechen, dass ich, wenn das geklärt ist, alles mit der Beerdigung, dass ich reingehe, weil ich musste ja nur rein, das machen lassen und durfte am nächsten Tag in der Früh dann wieder gehen. Das ist so eine Geschichte, wie du sie mir gerade erzählt hast. Man spürt geradezu, dass du noch fast unter Schock stehst. So ein Gefühl habe ich. Nein, es ist einfach so. Ich habe sie gefragt, also mein Mann, sein bester Freund, sagt zu mir, Dani, wann hast du getrauert? Ich habe keine Zeit gehabt zum Trauern. Meine ich damit. Genau das meine ich. Die Trauer, die kommt noch. Ich weiß es nicht. Es kommt immer so intervallmäßig. Und ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, also ich meine, jeder, wo sagt, Junge, da muss man stark sein und so, ja, an alten Scheiß, das überfällt dich. Ja, da muss man nicht stark sein, nein. Und die ersten 4 Wochen, muss ich dir ganz ehrlich sagen, die ersten 4 Wochen waren härtesten. Ich habe mich nur betäubt. Ich habe also nicht mit Tabletten oder so, aber ich habe getrunken abends, dass ich schlafen konnte. Oder versucht wenigstens einzuschlafen. Ich habe dann nur so intervallweise immer mal so eine halbe Stunde geschlafen, wieder wach. Ich unterbreche mal eben. Du weißt, dass ich ja leider nie so ganz lange Zeit habe mit meinen Anrufern hier zu reden. Ja, leider. Und wir beide haben jetzt schon einen ziemlich guten Zeitblock miteinander verbracht. Ich verstehe das. Ich kann das völlig verstehen, dass du in so einer Phase bist, wie du sie jetzt gerade beschrieben hast. Es werden auch noch ganz andere Phasen kommen. Ich möchte aber bitte nicht den Eindruck, dass ich dich jetzt hier so schnell abfertigen möchte. Deshalb biete ich dir auf jeden Fall, und ich bitte dich, das auch anzunehmen, dass wir dich gleich nochmal zurückrufen dürfen. Ja, natürlich. Ja, dann kann man mal ein bisschen in Ruhe auch im Hintergrund nochmal überlegen, was wir dir anbieten können. Ja, liebe Dani, dann wünsche ich dir und deinem Kind viel, viel, viel Kraft in der nächsten Zeit. Die habe ich auf jeden Fall. Also ich sage immer, ich hatte den Satz gehasst, Domian, wenn jemand zu mir gesagt hat, hey, du bist so eine starke Frau, ich kenne dich nur als starke Frau. Mein Gott, ich will mich auch mal fallen lassen. Absolut, kann ich verstehen, dass ich den Satz auch hassen will. Ja. Liebe Dani, du legst auf und wir melden uns gleich wieder. Und alles Gute von Herzen. Ich danke dir recht herzlich. Einen schönen Abend noch. Dankeschön, Dani. Tschüss. Jo, tschüss. Und es geht weiter mit Klaus-Peter. Klaus-Peter ist 54. Hallo, Klaus-Peter. Hallihallo. Ja, hallihallo. Klaus-Peter. Wir haben uns schon mal gesprochen. Sag bloß. Ja. Wann? Oh, das war noch, wo ich in Essen wohnte. Ja, das weiß ich ja nicht, wann du in Essen gewohnt hast. Wie lange ist das zurück? Liegt das zurück? 10 Jahre. 18 Jahre. Das ist lange. Willst du? Deswegen ich anrufe, das betrifft wegen Ach, wie soll ich sagen jetzt? Wegen meinem Vater. Mhm. Der hat mich früher geschlagen und so weiter, ne? Wenn er besoffen war. Ja. Und ich hatte eine panische Angst, da habe ich in die Hosen gemacht. Mhm. Du hast lange in die Hosen gemacht, ne? Ja. Sag noch mal, wie lange? Das hat bis jetzt angehalten. Leute, die ich sehe, die wie mein Vater sprechen, da kriege ich panische Angst. Lebt der Vater noch? Nein. Wie lange ist er tot? Oh, das weiß ich jetzt nicht. Weißt du nicht? Nee. Ich habe meinen Vater gehasst dafür. Hattest du denn noch Kontakt zum Schluss mit ihm? Nein, nicht mehr. Ah, deshalb weißt du auch gar nicht so ganz genau, wann er gestorben ist. Ja. Auf jeden Fall schon eine ganze Weile ist er tot. Mhm. Mhm. Ich war auch deswegen bei Psychologen. Mhm. Die haben gesagt, das geht nicht mehr zu machen. Um es nochmal klar zu machen, du machst in die Hose, du machst Pipi in die Hose. Ja. Unkontrolliert. Unkontrolliert. Im Prinzip, du bist 54 Jahre jetzt alt, dein ganzes Leben lang. Ja. Weil der Vater dich so misshandelt hat. Und du damals so Angst hattest vor dem Vater. Was hat der Vater denn mit dir gemacht? Der hat mich, wenn er besoffen war, geschlagen und so weiter. Ja, wie hat er dich geschlagen? Ja, mit der Hand. Mit der flachen Hand. Mhm. Obwohl er kleiner war als ich. Hat er dich auch verletzt? Körperlich? Warst du mal richtig verletzt? Hast du geblutet? War was gebrochen? Gebrochen war nicht. Aber blaue Flecken hatte ich. Wie oft kam denn das vor, dass er dich so... Ja, jedes Mal, wenn er besoffen war. Wie oft war er denn besoffen? Wenn er nüchtern war, da konnte man mit dem Pferde stehlen. Wie oft war er denn besoffen? Ja, jeden zweiten Tag. Also hast du deine ganze Kindheit quasi jeden zweiten Tag ordentlich was abbekommen? Ja, von 4 bis 7, also war trockene Zeit. Und dann fing es wieder an. Ach so. Wie lange hast du bei den Eltern gewohnt? Oh, bis 1969. Nee, wie alt warst du? Wie alt warst du? Wie bist du da? Welchem Lebensalter? Also, ich bin 58 geboren. Naja, sag doch mal, wie alt du warst, als du rausgegangen bist von zu Hause. Dann brauchen wir nicht lange umrechnen. 11. 11? Da kam ich im Franz-Sales-Haus. Wohin kamst du dann? Ins Franz-Sales-Haus in Essen. Ach so, das ist ein Heim oder was? Ja. Mhm. In all dieser Zeit, als du dann zu Hause warst und das so schlimm war, wie hat deine Mutter sich denn verhalten? Die hat er auch angeschnauzt. Hat er sie auch geschlagen? Nee. Aber die hat dich nicht geschützt und dich beschützt. Doch, die stand vor ihm. Lass den Jungen in Ruhe und so weiter. Wenn man in der Zeit... Und dann kam es zur Scheidung von meiner Mutter und meinem Vater. Dann hat er alleine gelebt. Aber da warst du in dieser Zeit... Ich war immer noch im Franz-Sales-Haus. Und warum bist du dann nicht zu deiner Mutter wieder gegangen? Ich wollte so lange nicht. War dein Verhältnis zu der Mutter auch nicht so gut? Doch. Hm. Aber Besuchswochenenden war ich immer da. Wenn man in der Zeit damals als Elfjähriger in ein Heim kam, muss es schon hoch hergegangen sein. Wer ist denn darauf aufmerksam geworden? Und wer hat das in die Wege... Nachbarin. Ah ja. Und die haben das in die Wege geleitet übers Jugendamt, dass du dann in das Heim kommst. Richtig. Hm. Wie oft kommt denn das jetzt in deinem Erwachsenensein vor, dass du in die Hose machst? Wie oft kommt das vor? Ja, jeden Tag. Jeden Tag. Also abends nur, ne? Achso, im Laufe des Tages nicht. Nein. Was heißt abends? Wo passiert das dann? Im Bett? Ja, im Bett. Mhm. Gestern war doch die rund ums Bett. Genau, Geschichte. Ja. Ne? Mhm. Und das gehört ja eigentlich dazu, oder nicht? Das gehört dazu, ja. Und du warst schon, du sagst, du warst schon immer wieder mal bei Psychologen in Behandlung? Ja. Die haben mir alle gesagt, das würde nicht mehr reparabel sein. Nach all den Jahren? Ja. Lebst du alleine? Ja. Meine Freundin und meine Mutter sind 2008 gestorben. Wie war denn das damals dann mit deiner Freundin? Wenn die ja, dann die hatte auch wegen ihrer Krankheit auch Windeln an. Mhm. Ne? Achso, dann war das nicht so schlimm. Dann schämte man sich nicht voreinander. Ja, genau. Ja. Schläfst du jede Nacht mit Windeln? Bitte? Schläfst du jede Nacht mit Windeln? Ja. Mhm. Hast du es aufgegeben? Glaubst du, hoffst du nicht mehr, dass sich noch was verändern könnte? Das ändert sich nicht mehr. Das heißt, du hast... Haben mir auch hier der Urologe gesagt. Du hattest mir damals geraten, zum Urologen zu gehen. Ja. Und das bin ich auch. Und der hat dasselbe gesagt. Ja, wobei ein Urologe natürlich gut ist. Den sollte man in so einem Fall auch ansprechen. Aber ich glaube ja, dass das in deinem Fall viel eher ein psychologisches Problem ist, ein seelisches Problem. Ja, also ich kann mir schon vorstellen, wenn man das so viele Jahrzehnte, wenn das so viele Jahrzehnte passiert ist, dass man vielleicht wirklich nichts mehr verändern kann. Aber ich gebe so ungern die Hoffnung auf. Lieber Klaus-Peter, ich möchte doch nochmal, dass wir uns ein bisschen kundig machen. Vielleicht gibt es ja doch noch einen kleinen Hoffnungsschimmer. Vielleicht. Und dem sollte man dann ja auch nachgehen. Mhm. So, deshalb bitte ich auch dich aufzulegen und wir melden uns gleich nochmal. Alles Weitere im Hintergrund. Jawohl. Alles Gute von Herzen und... Könnte ich ein Autogramm von dir haben? Natürlich, du sagst dem Peter gleich deine Anschrift. Ja? So. Klaus-Peter, alles Gute von Herzen. Danke. Tschüss. 0800 220 5050 Thomas 44, guten Morgen. Ja, hi Domian. Hallo Thomas. Hi, ja, ich weiß gar nicht, ob ich das alles so hinkriege jetzt in der Zeit, die wir haben. Um was geht's? Leg mal los. Ja, also ich hatte vorhin schon mal da ein Vorgespräch da gehabt. Das ist also so, dass ich 16 Jahre verheiratet war. Mhm. Und ja, und jetzt mit einem Freund zusammenlebe. Also ich habe jetzt einen Freund zu Hause. Mhm. Mit dem ich jetzt mittlerweile 4 Jahre zusammen bin. Also eine Beziehung? Genau. Richtig. Mhm. Wir wohnen auch zusammen und so und haben uns hier jetzt auch einiges so aufgebaut und so. Hast du deine Frau wegen deines Freundes verlassen? Wegen meines Freundes? Nein, das nicht. Nicht wirklich. Also das war jetzt, ich habe danach, nach der Scheidung, ich bin 2007 geschieden worden. Mhm. Und dann kam da ja eigentlich so eine Zeit, wo man alleine war. Und das war natürlich eine sehr schwere Zeit für mich, muss ich sagen. Also das war damals so, dass ich habe auch eine Tochter, die mittlerweile jetzt schon 20 ist. Und ich habe dann lange 2 Jahre so eine eigene kleine Wohnung gehabt. Hast du denn in dieser Zeit deine Bisexualität oder dein Schwulsein erst entdeckt? Nein. Das war schon mit 16, 17 so. Also ich muss sagen, ich komme hier oben aus dem ostfriesischen Raum hier oben. Ja. Und ja, da war das oder ist das nicht so einfach. Ja, muss dazu sagen, ich habe mein Leben eigentlich mehr oder weniger für andere Leute gelebt, also nicht für mich selber. Das heißt, während deiner Ehe hast du das alles so zur Seite geschoben? Und Wirklich. Also ich hatte schon, ich habe immer gesagt, ich habe meiner Frau immer gesagt, ich betrüge ich nicht, weil die das war eine sehr eifersüchtige Frau. Ja. Die hat eigentlich immer gedacht, ich würde mich immer mit Frauen oder so. Und wenn du wüsstest, ne? Ich sag, das war einfach nicht so. Ich habe natürlich jetzt nicht jedes Wochenende oder so wie klar, wir haben Familienleben und so, das war immer da. Also du hast dich dann schon mit Männern getroffen? Ja, das also nicht viel, aber... Aber immer wieder mal. Der war da, ne? Ja. Also, aber immer nur Sex, keine Liebesgeschichten? Nein, keine Liebesgeschichten, nein. Das hat sie aber nie mitbekommen? Nicht wirklich, nein. Ich habe dann wohl mal dass ich dann mal nach Hause kam später oder so oder ja, ne, dann gab es immer Ärger und so und dann, wo warst du und diese Geschichten, ne? Aber man kann, konnte mir nie die Wahrheit sagen, ne? Konnte man nicht. Wie kam es denn dann zu der Trennung von der Frau? Warum? Also die Trennung auf sich, die Augen haben sich geöffnet bei mir, muss ich sagen. Ich hatte mit 35 einen ziemlich schweren Herzinfarkt. So, jetzt, wenn du jetzt siehst, ich bin jetzt 44, ich war damals 35, das war natürlich für mich eine Zeit, wo sich so viel Druck in mir aufgebaut hat, dass ich einfach nicht mehr konnte. Ne? Also ich war am Ende. Ich musste das irgendwie loswerden. Ne? Also war der Herzinfarkt letztendlich ein Ausdruck deines inneren Unglücks? Genau, also ja. Das war, was sich da über die ganzen Jahre aufgestaut hat in mir. Und jetzt lebe ich auch ohne Probleme. Ich lebe ohne weiteres, also gesundheitlich absolut keine Probleme mehr danach. Jetzt aber, das war dann halt zu dem Zeitpunkt sehr schlimm, ne? Mhm. Und war auch sportlich sehr aktiv und so und war beim Fußball und hat man es mit vielen Menschen zu tun und das gerade hier so auf dem Dorf und so und dann auch mal das Trainer war oder Spieler oder wie auch immer und so. Ja, viele Leute kennen einen. Ja. Ich will dir was fragen zu der Ehe. Mich wundert das immer, wenn man dann 16 Jahre in einer Ehe ist, aber eigentlich was anderes will. Oder wolltest du auch deine Frau? Hast du deine Frau auch geliebt und begehrt? Ja, das ist eine ganz schwierige Frage. Also klar hatte man auch, in 16 Jahren hat man nicht immer nur schlechte Zeiten oder nur seine Homosexualität, sag ich da mal in dem Sinne. Das war aber, der Weg ging woanders hin bei mir. Der ging einfach weiter, dass ich einfach... Mehr zu den Männern. Genau. Und du hast letztendlich diese Ehe als Fassade aufrechterhalten für dich. Doch, die habe ich eine Zeit lang aufrechterhalten, klar. Ja, klar, 16 Jahre. Ja, genau. Wie war denn, wenn das so merkwürdig für dich war? Du hast ein Kind, sagst du, dann kommen ja neue Verantwortlichkeiten da hinzu. Ja. Aber nochmal auf die Sexualität bezogen. Wie war das für dich, wenn du mit deiner Frau geschlafen hast? Nicht unbedingt das Schönste immer. Das war für mich schon mehr so ein Muss. Hast du bis zum Schluss mit ihr geschlafen? Nein, nicht wirklich. Also ich habe immer öfter versagt, also wenn man so deutlich sagen kann. Das war einfach so, dass der Spaß dann am Sex wirklich nicht mehr da war. War dann für mich dann... Du hast keinen Spaß am Sex? Ging es so weit, dass du dich sogar für deine Frau geekelt hast? Nicht so wirklich. Dafür war man zu lange zusammen. Das glaube ich nicht, dass das irgendein Mensch kann in dem Moment. Also wenn man so lange zusammen ist. Das ging einfach nur darum... weil man dann halt eine Zweisamkeit hat und dann, ja. Aber nach all dem Desaster, was dann da in den letzten Jahren vorgefallen ist oder wie du gelebt hast, musst du dich doch jetzt völlig befreit und glücklich fühlen, oder? Ich kann dir ganz ehrlich sagen, bin ich auch. Und das hat auch wieder so einen Hintergrund. Also das war ja nur so, dass ich in der Zeit, wo ich dann 2007 geschieden war, obwohl ich da noch keine Ruhe von meiner Frau hatte. Die hat nämlich danach immer noch sehr viel angeschrieben mit SMS oder mit Telefonanrufen oder... Hattest du ihr denn da wenigstens gebeichtet, was mit dir los ist? Das schon. Und trotzdem hat sie dich noch angeschrieben? Ja, da war immer, da musste ich schon gerichtlich vorgehen, weil sie war sehr, sehr heftig. Also sie hat mich da schon... Sie wollte dich diskriminiert. Sie hat mich auch... Ich hatte dann einen neuen Arbeitgeber und so, da hat sie dann gleich morgens im Büro angerufen und so, was wollt ihr mit den Schwulen und solche Sachen. Ach so, auf der Ebene. Nee, da muss ich dann natürlich alles schon mit umgehen in der Zeit. Ne? Jetzt haben wir eine ganze Menge schon von dir erfahren, Thomas. Was ist so der eigentliche und aktuelle Anlass deines Anrufes? Ja, also der Anruf ist natürlich, dass, also ich muss nur sagen, der Zeitpunkt, wo ich am Ende war, wo ich wirklich am Ende war. Ich habe ja in der Zeit, wo ich geschieden war, zwischen 2007 war ich geschieden, dann bin ich alleine so in eine Wohnung gekommen und so und dann, da war so eine Zeit, wo ich, wie vorhin schon erzählt habe, so eine kleine Oberwohnung hatte und so und ja, ich war zu Hause, meine Frau war immer arbeiten damals, ich hatte keine Arbeit, ich habe auch Kinder mehr irgendwie, also das Kind mehr oder weniger großgezogen. Ich unterbreche nochmal, was ist der aktuelle Anlass deines heutigen Anrufes, dir geht's ja jetzt viel besser. Mir geht's viel besser, ja. Also ich habe eigentlich versucht, dich immer schon mal anzurufen. Ich komme hier nie so durch. Nein, das war so, dass ich, also der aktuelle Anruf ist, dass ich einfach damit sagen will, oder wie soll ich dir das jetzt sagen? Also das ist... Oder wolltest du einfach mal so deine Geschichte erzählen? Ja, weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht, so. Ja, aber ist auch völlig in Ordnung. Ist auch sehr schön. Finde ich sehr gut, wenn du das mal so erzählst. Vielleicht kann ich dir noch eine Geschichte dazu erzählen. Das war so, also ich habe ja versucht, mich zweimal umzubringen, dann danach, nach der Scheidung, muss ich dazu sagen. Was hast du versucht? Mich zweimal umzubringen. Mhm. Warum? Ne? Das, weil ich nicht mehr konnte. Ich war Hartz-IV-Empfänger, ich hatte keine Arbeit, ich hatte gar nichts. Eine kleine Oberwohnung, ich war am Nullpunkt. Ja schon, aber eigentlich hättest du dich doch befreit fühlen müssen nach deiner Frau, nachdem du dich von deiner Frau getrennt hattest. Ja, nicht wirklich. Also auf Hartz-IV und diesen ganzen Geschichten war ich unbedingt befreit. Ne? Ja, ja. Und es war auch so, dass der Punkt eigentlich mit dem ganzen Outing gekommen ist, wo ich bin mal, ich weiß nicht, Oldenburg ist vielleicht ein Begriff, ist eine Stadt, hier, die so 60 Kilometer von uns entfernt ist. Da habe ich mich mal alleine auf den Weg gemacht nach Oldenburg hin und wollte mal samstagsabends mal so alleine mal so, jetzt endlich mal so ein bisschen, ja, wie sagt man, so auf Tour gehen, so, ne? So, und dann ist da eine ganz schlimme Sache passiert. Da habe ich mich so mit zwei Leuten da so unterhalten und kennengelernt und so und das ging den ganzen Abend so ein bisschen und so und man hat was getrunken und die ganzen Geschichten und so und dann wurde ich eingeladen, mit denen nach Hause zu gehen und das. Ja, und so auf dem Weg nach Hause hin und so, da kam die ganze krasse Geschichte, dass sie mich, da kam einfach nur eine Frage, hast du eine Zigarette? Ich habe gesagt, habe ich wohl. In dem Moment, wo ich die Zigarette dahin langte, kriegte ich schon einen, ja, mehr oder weniger, aber richtigen Faustschlag ins Gesicht. Der andere kam von hinten, wirkte mich ab und da lag ich zu Boden, da wurde ich getreten, da wurde ich kaputtgeschlagen, da wurde ich ausgeraubt, da war nichts mehr da. Mhm. Da war ich halt ein toter Mensch, wieder zum zweiten Mal, kann man fast sagen. Das ist natürlich schlimm, wenn man in der Situation, in der du damals warst, dann auch noch sowas erlebt. Das ist natürlich der krasse, das ist natürlich... Ja, das kann ich dir so sagen. Das konnte ich vorher nicht alles so schnell erzählen. Umso besser, dass es jetzt so gut ist. Du bist mit deinem Freund glücklich. Ich bin glücklich, weil ich habe einen Engel gefunden. Das war die Geschichte, wo ich ganz kurz, wenn ich das noch hinkriege, jetzt erzählen kann. Das war so, dass ich mal so alleine mit dem Fahrrad, so, du musst dir das vorstellen, hier bei uns auf dem Dorf und so, hier gibt's ja so schöne kleine Kirchen und so. Mhm. So, und dann finden da so Kommunionen und solche Sachen statt. Und dann fahre ich da so alleine mit dem Fahrrad sonntags morgens um 8 Uhr. Und da war wieder so ein Punkt, wo ich echt wieder vom Null stand. Also ich hatte gar nichts. Ja. Und denk, Mensch, wie geht's wohl weiter und so. Und da war diese Kirchentür, wo ich einfach reingeguckt habe und habe gesagt, ich war eigentlich mit dem Fahrrad schon vorbeigefahren. Und diese Kirchentür, die stand auf, die war geschmückt und sagte zu mir, komm mal rein, so ungefähr. Ich weiß auch nicht, warum. Wie, das war. Moment. Er hat in der Kirche gestanden und hat gesagt, komm mal rein? Nein, nicht er, aber wie sich das jetzt ergibt, das war... Achso, wo hast du ihn, um es kurz zu machen, wo hast du ihn denn kennengelernt? Ja, er trat einfach in den Leben rein. Das war wo hast du ihn kennengelernt? Wo hast du ihn? In der Kirche, in der Kneipe, auf der Straße? Wo hast du ihn kennengelernt? Nein, auf dem Chat. Am Chat, also einfach auf dem Chat, ja. Nee, klar. Jetzt habe ich noch eine Frage an dich. Wie geht deine Tochter mit der neuen Situation um? Die hat es gut hingenommen. Sie wohnt auch bei mir und so. Die hat das am Anfang war das sehr schwer für sie. Ja. Sie hat also wirklich da... Lass es gar nicht mehr in die Vergangenheit gehen. Auch sie hat es jetzt angenommen, sie wohnt sogar bei dir, bei euch und alles ist in Ordnung. Ja, genau. Thomas... Schwierige Vergangenheit hast hinter dir, ein verrücktes Leben, ne? Achterbahnfahrt, so kommt es mir vor. Ja, ist auch wirklich so, ja. Ja, aber jetzt ist es gut und darüber freue ich mich sehr und ich freue mich, dass du angerufen hast. Ja, ich freue mich auch, dass ich mal durchgekommen bin. Alles Gute von Herzen dir und deinem Freund und deiner Tochter. Ja, schönen Dank. Ne? Tschüss Thomas, ciao. Ja, tschüss. Und wir haben hier den Marco. Marco ist 32. Guten Morgen, Marco. Moin, schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen, Marco. Um was geht's? Bei mir geht's um Hooligan. Um was? Um Hooligan. Hooligan? Bist du einer? Ja, seit mehreren Jahren schon. Was machst du denn so? Ja, also das Fußballspiel interessiert mich eigentlich, ist irrelevant. Mhm. Ich gehe nur hin, um Spaß zu haben, Ackertreffen, Waldwiesen treffen, um mich zu hauen. Und eigentlich ist mein Thema, dass ich da unbedingt raus will. Welcher Verein bist du denn? Bitte? Bei welchem Verein bist du denn? Das möchte ich eigentlich hier nicht so... Okay, okay. Also Fußball interessiert dich nicht, es geht dir ums Raufen. Genau. Mhm. Das ist eigentlich das A und O, warum ich am Wochenende losgehe. Das heißt, jedes Wochenende haut ihr euch die Birnen voll? Ja, entweder beim Fußballspiel passiert normalerweise relativ gar nichts. Mhm. Da wird sich dann eine Woche vorher, zwei Wochen vorher, drei Wochen vorher, nach dem Spiel oder vor dem Spiel irgendwo getroffen innerhalb Deutschlands. Ja. Halben Weg. Je nachdem, mit wem man sich haut. Und eigentlich ist das langt. Also für mich ist es zu viel alles. Das wird Ach so, du hast, die Schnauze voll. Ja, es langt. Also definitiv zu viel Stress mit Familie. So. Ich wollte gerade sagen, 32 Jahre alt. Dann bist du ja schon wie viele Jahre im Geschäft? Wie lange machst du das? Also zu lange eigentlich schon. Also mit 5, 6 bin ich mit ins Stadion schon das erste Mal gegangen. Mit 13, 15 war das erste Mal los Action machen. Wie hast du denn so jung Kontakt zu der Hooligan-Szene bekommen? Ja, durch meinen Vater. Also jemand, der. Der war auch Hooligan? Ja. Ach du je. Das heißt, du bist richtig reingewachsen, rein erzogen worden quasi. Ja, mehr oder weniger. Also er war derjenige, der mir mit ins Stadion genommen hat und dann. Der hat dir quasi beigebracht, das ist okay so und das kann man so machen. Das gehört zum Leben. Genau. Ja. Das ist schlimm. Das war eigentlich das A und O, das Freitag, Samstag, Sonntag irgendwo im Stadion fahren und Action machen. Das ist schlimm. Das ist schlimm, wenn dein Vater so ein Vorbild für einen Sohn ist. Hast du heute selbst Familie? Nee, also mittlerweile nicht. Also eine Frau habe ich an meiner Seite und. Ja, immerhin, eine Frau an deiner Seite. Wie läuft denn das so ab, wenn ihr euch schlagt? Gibt es da Regeln? Gibt es da Rituale? Wie läuft das? Ja, also wie gesagt, das würde man entweder 2 Wochen vorm Spiel oder 2 Wochen nach dem Spiel. So telefonisch, Internet, alles verabredet. Hm. Also man verabredet sich mit dem Gegner? Genau. Und wo verabredet man sich da? Wo trifft man sich? Ja, da wird irgendwo ein Platz aufgemacht, der auf halbe Wege ist. Hm. Innerhalb Deutschland irgendwo. Und wie viele Leute treffen dann in der Regel so aufeinander? 20, kann auch schon mal 30 sein, dass so 30 Leute aufeinander treffen. Und irgendwo auf einer Wiese, auf einem Platz, irgendwo? Genau. Wie ist man denn da, wie bereitet man sich da vor? Hat man da Schlagstöcke dabei oder Schlagring oder nee, was? Nee, das ist absolut No-Go. Sobald man liegt, ist Feierabend. Mundschutz, Bandagen für die Hände und das war's dann auch. Und dann haut man volle Kanne aufeinander ein. Genau. Man drischt aufeinander ein. Wann weiß man, dass es gut ist? Sobald die andere Mannschaft liegt. Sobald die liegt, also wenn die am Boden ist. Sobald da keiner mehr aufsteht und die auch nicht mehr wollen und sagen, jetzt ist gut, es langt. Das ist ja ungeheuer brutal und ungeheuer assi, was du da erzählst. Ja. Unglaublich. Das heißt, da sind in all den vielen Jahren. Das sind aber alles nur Leute, die das auch wollen. Das sind kein Unbeteiligter dabei. Ja, ja, schon. Wäre schön jetzt. Schöning oder so. Nee, ist mir schon klar. Aber es ist natürlich schrecklich. Ich finde es ganz toll, dass du anrufst, um das vorweg zu sagen. Ich finde es super. Und ich habe hohen Respekt, wenn du aussteigen willst, also wenn du sagst, ich habe die Schnauze voll. Du hast ja dann wahrscheinlich in all den vielen Jahren schon so viele Menschen krankenhausreif geschlagen. Ja, das kriegt man gar nicht so mit, das weiß man im Moment nicht. Dass man eine Nase kaputt ist, dass ein Jochbein gebrochen ist, dass die Finger kaputt sind, das passiert schon, ja. Mhm. Du kriegst doch gar nicht mit, ob nicht vielleicht der eine oder andere im Rollstuhl sitzt aufgrund deiner Schlägerei. Nein, das weiß ich noch nicht. Und ich habe es auch bis jetzt in den Jahren, wo ich dabei bin, nicht mitgekriegt. Also dass ich nicht wüsste, dass da was passiert ist. Ja. Jetzt sagst du, du willst aussteigen. Warum steigst du nicht aus? Weil das alles nicht so einfach. Das ist ein Muss. Man kann nicht sagen, ja gut, heute hat meine Tante Geburtstag, heute ist Familientreffen. Das ist ein Muss, dass man dahinter. Man muss zum Treffen da sein. Was passiert denn, wenn du den Jungs sagen willst, pass auf Jungs, ich hab die Schnauze voll, ich mach gar nichts mehr, ich bin raus aus der Szene. Was ist dann? Dann muss ich am besten in eine neue Stadt gehen. Weil? Weil ich mich nirgendwo mehr sehen lassen könnte. Das könnte immer passieren, dass jemand auf mich trifft und sagt, weißt du was, du, weil da noch zu viel hintersteht. Verstehe. Das heißt, du musst Angst um deine Gesundheit, um Leib und Leben haben. Genau. So, Marco, meine Sendung ist jetzt gleich vorbei. Wir werden dich gleich wieder anrufen. Okay. Es gibt, ich weiß nicht, ob du vielleicht weißt es ja auch, dass es Aussteiger-Hilfsprogramme für Hooligans gibt. Weißt du das? Bis dato nicht, nein. Bitte? Bis dato nicht, nein. Bis dato nicht, okay. So, das werden wir dir jetzt alles erklären und dich mit den Informationen versorgen, damit du den großen Sprung schaffst. Ich finde es toll, dass du angerufen hast und ich wünsche dir viel, viel Glück, dass du da rauskommst. Alles klar. Du legst auf, wir melden uns gleich wieder. Okay, danke. Tschüss. So, meine Lieben, das war's in der Technik heute Nacht. Friederik Marquardt. Schön, dass ihr dabei wart. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen, wieder mit einer freien Themennacht. Schlaf gut, gute Nacht, bis morgen. Tschüss.